Dein Spiel mit der anderen ist für mich nicht neu. Und wieder spielst du den letzten Akkord. Und ohne ein Wort gehst du einfach fort. Schenk mir noch einmal bunte Träume. Gib mir noch einmal das Gefühl. Ich kann dich einfach nicht vergessen. Dazu lieb ich dich viel zu viel. Schenk mir noch einmal bunte Träume. Gib mir noch einmal das Gefühl. Ich weiß, ich hab dich nie besessen. Für dich ist Liebe nur ein Spiel. Warum komm ich nicht von dir los? Bist du da, bin ich so willenlos? Warum lieb ich dich, frag ich mich oft. Hab in einsamen Nächten umsonst gehofft. Und wieder spielst du den letzten Akkord. Und ohne ein Wort gehst du einfach fort. Schenk mir noch einmal bunte Träume. Gib mir noch einmal das Gefühl. Ich kann dich einfach nicht vergessen. Dazu lieb ich dich viel zu viel. Schenk mir noch einmal bunte Träume. Gib mir noch einmal das Gefühl. Ich weiß, ich hab dich nie besessen. Für dich ist Liebe nur ein Spiel. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik. Hallo, hier ist Helene Fischer. Ich wünsche allen Zuhörern einen wunderschönen guten Morgen. Ich komm nach Hause.